Wissenschaft im Brennpunkt. Eines Tages habe ich festgestellt, dass auf der linken Seite der Bauch plötzlich ganz hart war und nicht mehr eindrücken konnte. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Katastrophe im Erbgut. Wie Genforschung hilft, Krebs besser zu verstehen und zu behandeln. Von Michael Lange und Martin Winkelheide. Mein Name ist Patrick Bauer, ich bin 41 Jahre alt und von Beruf bin ich Krankenhausseelsorger. Die Ärztin war sehr erschrocken über die Größe meiner Milz, die man sonst ja nicht tasten kann. Und sie sagte direkt, ich muss mal meinen Kollegen holen. Und der Kollege, der dann kam, sagt dann auch direkt, oh wei, das ist was Ernstes. Am nächsten Morgen Blut abgenommen, 2 Tage später Uniklinik. Jedes Jahr erhalten 450.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Über 200.000 Menschen sterben an Krebs. Für die Behandlung gibt es seit Jahrzehnten 3 wichtige Methoden: Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie. Alle 3 verfolgen das Ziel, möglichst alle Krebszellen im Körper zu entfernen oder zu zerstören. Wenn man bestimmte Tumore mit Chemotherapie behandelt, dann gibt es da tolle Erfolge. Michael Halleck ist Direktor des Zentrums für Integrierte Onkologie Köln-Bonn. Also der Hodgkin oder der Hodenkrebs, die können sich ganz toll behandeln und heilen lassen damit, aber viele, da passiert überhaupt nichts oder zu wenig. Die Chemotherapie greift nicht nur Krebszellen an, sondern alle Zellen, die sich schnell teilen. Daher hat sie auch viele unerwünschte Wirkungen wie Haarausfall, Darmbeschwerden, Übelkeit. Die Forschung konzentriert sich seit vielen Jahren auf die Entwicklung von Medikamenten, die weniger Nebenwirkungen verursachen, weil sie Krebszellen gezielt an ihren Schwachstellen angreifen. Also man versteht molekularbiologisch, wie Krebs entsteht und hat daraus jetzt Medikamente entwickelt, die ersten Medikamente, die gezielter wirken und die können eben nicht mehr nur für alles eingesetzt werden, sondern da muss man schon genauer hinschauen und das ist personalisiert. Es geht darum zu verstehen, was eine Krebszelle von einer normalen Körperzelle unterscheidet. Die Antwort suchen Forscher im Zellkern, im Erbgut der Tumorzellen. Und dann die entscheidenden Veränderungen herausfiltern. Und das allerdings hat gerade erst begonnen. Also wir haben ja nicht nur mit einem Faktor zu tun. Wenn Krebs entsteht, sind es in der Regel 5 solche Veränderungen als Minimum. Wir schätzen eigentlich sogar 12 im Durchschnitt. Und es gilt jetzt, die alle zu erkennen und dann Therapien maßzuschneidern. Die ersten solchen maßgeschneiderten Medikamente existieren bereits. In den 90er Jahren wurde ein Wirkstoff mit Namen Imatinib entwickelt. Er wird seit 2001 unter dem Handelsnamen Gleevec zur Behandlung von Blutkrebsformen mit einer typischen genetischen Veränderung eingesetzt. Michael Halleck behandelt mit Imatinib insbesondere Patienten mit einer chronischen myeloischen Leukämie. Die Idee ist jetzt, dass man unterschiedliche solcher Moleküle einsetzt, um daraus hochaktive Kombinationsbehandlungen zu machen, mit dem Ziel, die Krebserkrankung damit zu kontrollieren. Und die sind alle entwickelt, basierend auf einem molekularen Verständnis des Krebses selbst, beim individuellen Patienten. Die Vision, eine maßgeschneiderte Therapie für jeden einzelnen Patienten, abhängig von den jeweils typischen Veränderungen im Erbgut seiner Krebszellen. Ich schätze mal, wir haben in ein paar Jahren 100 Medikamente als Baukasten und für jeden Patienten werden wir daraus 4, 5 Steinchen entnehmen und die Therapie damit zusammenbasteln. Ich saß beim Arzt und der Arzt hat mir sehr deutlich gesagt, das kann was Schlimmes sein. Also Schlimmes im Sinne von lebensbedrohlich. Das war am Mittwoch vor Fronleichnam. Und dann ging Fronleichnam abends um 22:30 mein Telefon und mein Hausarzt hat mich angerufen und gesagt, er muss mir das jetzt einfach direkt sagen. Er war gerade noch in der Praxis, weil ihm das keine Ruhe gelassen hat und hat es mir dann am Telefon erklärt. Und er hat dann mir gesagt, so, hinsetzen, ich sage Ihnen jetzt, was Sie haben. Sie haben Leukämie. Das ist natürlich erstmal ein Schock. Also ich habe damit nicht gerechnet, überhaupt nicht gerechnet. Ja, und das muss man dann erstmal verdauen. Institut für Pathologie der Universitätsklinik Köln. Wenn der Chirurg im Rahmen einer OP eine relativ schnelle diagnostische Aussage benötigt, hat er die Möglichkeit, eine Probe mit Eilboten hierher zu schicken. Im sogenannten Schnellschnittraum des Instituts nimmt der Pathologe Lukas Heukamp die Probe an. Er muss untersuchen, ob das Gewebe gutartig oder bösartig ist. Und dann wird das Gewebe tiefgefroren und dann geschnitten und gefärbt. Eine solche Färbung dauert ungefähr 5 Minuten und ermöglicht es, eine Diagnose innerhalb von 10 Minuten zurück in den OP melden zu können. Die Proben dienen auch der Forschung. Lukas Heukamp betreut die Biobank des Zentrums für Integrierte Onkologie Köln-Bonn. Gleichzeitig können wir aus dem Tumor, den Sie hier sehen, der relativ groß ist, ein kleines Stück herausnehmen, da die Patientin diese Entnahme eingewilligt hat, und für die Biobank einfrieren. Wir nehmen jetzt hier ein Würfelchen mit einer Kantenlänge von 4 mm, ungefähr erbsgroß. Und wir nehmen auch ein Stück des dazugehörigen angrenzenden Normalgewebes. Jede Probe enthält Tumorzellen und, zum Vergleich, gesunde Zellen. Wir haben hier diese kleinen Plastikröhrchen, die ungefähr 2 Milliliter Fassungsvermögen haben. Hier kommt die Probe herein. Dieses Röhrchen geben wir jetzt in den flüssigen Stickstoff. Einmal am Tag geht dann jemand hin, sammelt die Proben aus dem flüssigen Stickstoffbehälter heraus und sortiert diese Proben unten im Tiefkeller zentral in der Biobank ein. Die Proben mit den Krebszellen lagern in flüssigem Stickstoff bei minus 183 Grad Celsius. Lukas Heukamp öffnet einen der Tanks. Weißer Dampf quillt heraus. Diese Tanks fassen jeder 24.000 Proben. Und wie Sie hier sehen können, sind die Proben in diesen Kästen einsortiert, in denen jeweils 100 Proben gelagert werden können. Ich wusste nicht, in welchem Zimmer ich bin, auf welchem Stock ich bin, wie die Ärzte hießen, die mich behandelten, obwohl sie sich alle mit Namen vorgestellt haben. Also so Geschichten wie, habe ich eigentlich einen Schlafanzug dabei, habe ich Waschzeug dabei im Krankenhaus, spielte für mich überhaupt keine Rolle. Kann ich Fernsehen gucken? Das war kurz vor der WM. Kann ich die Fußballspiele gucken? War im Moment völlig unwichtig, sondern es war wirklich nur der Gedanke dran, so, das hat dir jetzt jemand vor die Füße geworfen oder das ist jetzt dein Schicksal, wie gehst du damit um? Vieles war weit weg. Der Blick war sehr fokussiert einerseits auf das eine und doch sehr weit im Gedanken, was alles passieren kann. Aber alles drumherum war plötzlich nicht mehr wichtig. Großbritannien, in der Nähe der Universitätsstadt Cambridge. Ein moderner Forschungscampus auf der grünen Wiese. Hier hat der Wellcome Trust Europas größtes Genomzentrum aufgebaut, das Sanger Institute. Es hat bereits bei der ersten Entzifferung des menschlichen Genoms in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Schlüsselrolle gespielt. Jetzt konzentrieren sich die Forscher am Institut auf die Erbgutanalyse von Krebszellen. So, my name is Peter Campbell. I'm a group leader at the Wellcome Trust Sanger Institute in the Cancer Genome Project. Peter Campbell leitet eine Arbeitsgruppe am Sanger-Institut. Sie ist Teil des Krebs-Genom-Projektes. Dieses internationale Forschungsprojekt hat das Ziel, systematisch die Erbinformation einzelner Krebszellen vollständig zu erfassen. Eine Krebszelle teilt sich unkontrolliert. Normalerweise steht die Zellteilung unter strenger Kontrolle. Unsere Zellen bilden nur dann Tochterzellen, wenn der Körper sie braucht. Bei Krebs entstehen zu viele Zellen. Sie bilden die typische Krebsgeschwulst. Verantwortlich für das unkontrollierte Wachstum sind zufällige Veränderungen im Erbgut der Zellen, sogenannte Mutationen. Diese Mutationen finden andauernd statt, überall im Körper. Die meisten richten keinen Schaden an oder sie führen zum sofortigen Tod der Zelle. Aber manchmal findet eine Mutation in einem bestimmten Bereich des Erbguts statt, in Genen, die wichtig sind für die Zellteilung. Sie bringen die Zelle dazu, sich schneller zu teilen. Das, so glauben wir, ist die treibende Kraft bei der Krebsentstehung. Es gibt bestimmte krebsauslösende Mutationen an bekannten Stellen im Erbgut. Bislang schaute man sich diese Stellen gezielt an, denn daraus ließen sich Hinweise ableiten, wie der Krebs entstanden ist, wie aggressiv er ist und wie er sich behandeln lässt. Durch diese Methodik findet man aber nur Veränderungen, die man kennt und nach denen man gezielt suchen kann. Viele andere Mutationen bleiben unentdeckt. Es sei denn, man schaut sich das gesamte Erbgut einer Krebszelle an. Das ist erst in den letzten Jahren möglich geworden, denn man braucht modernste Technik, um das Erbgut innerhalb weniger Tage vollständig zu entziffern. Am Sanger-Institut haben die Forscher bereits einige Dutzend Genome sequenziert und dabei auch Überraschungen erlebt, sagt Peter Campbell. Aus dem großen Tumor entnehmen wir Zellen. Aus deren Zellkernen gewinnen wir die Erbmoleküle, die DNA. Wir sequenzieren die Erbmoleküle von allen 46 Chromosomen. So können wir sämtliche genetische Veränderungen entdecken. Wir haben gesehen, die meisten Chromosomen waren völlig normal, unverändert. Aber ein, zwei oder drei Chromosomen sahen manchmal furchtbar aus. Hier lagen viele Mutationen dicht beieinander. Das ist nicht anders zu erklären, als dadurch, dass es ein einziges großes katastrophales Ereignis gegeben haben muss. Es scheint also verschiedene Wege zu geben, wie aus einer normalen Körperzelle eine bösartige Krebszelle werden kann. Wir sind bislang davon ausgegangen, dass Mutationen nach und nach entstehen, immer eine nach der anderen, über eine lange Zeit hinweg. Aber jetzt haben wir entdeckt, viele Krebsarten können durch plötzliche, schnelle genetische Veränderungen entstehen. Manchmal ist es so, dass eine große Zahl von Mutationen auf einmal entsteht, in einer einzigen genetischen Katastrophe. Meist, wenn so etwas passiert, stirbt die Zelle. Aber manchmal gelingt es der Zelle, diese Katastrophe zu überleben. Dann beschleunigt die große Zahl der genetischen Schäden die Umwandlung dieser Körperzelle in eine Krebszelle. Der wichtigste Raum im Sanger Institut ist der Sequenzierraum. Der Weg dorthin führt durch lange Gänge, vorbei an Büros und Laboren. Ohne blauen Laborkittel darf niemand ins Allerheiligste. So we're walking into the Sanger's Instrument Room. This is where all of our large sequencing instruments are kept. Harold Swerdlow ist Chef der Abteilung für Sequenziertechnik am Sanger Institute. Er ist der Herr über 40 Sequenzierautomaten. 20 davon gehören zur neuesten Generation. Die anderen sind älter, sagt er, so 2 bis 3 Jahre alt. The instrument is about a meter by a meter by a meter, and it's black and white. It's kind of a modern look. Die modernen Automaten messen einen Kubikmeter. Sie sind kaum größer als ein Kühlschrank. Im Innern befindet sich teuerste Technik auf engstem Raum. Kleine Kameras, Laser, Filter in verschiedenen Farben und modernste Computerchips. Außen zeigen einzig kleine LED-Leuchten an, ob der Automat arbeitet. Zur Entzifferung des ersten menschlichen Genoms im Rahmen des Humangenomprojektes schlossen sich viele Forschungsinstitute weltweit zusammen. Es dauerte beinahe 10 Jahre und kostete Milliarden. Heute kostet es nur noch etwa 20.000 Euro, das Genom einer Krebszelle zu sequenzieren. Die modernen Apparate schaffen es in einer Woche, alle 3,2 Milliarden Bausteine der DNA zu entziffern. Can sequence an entire human genome on a single chip. So at any one time we can be sequencing 2 genomes on this instrument. Ein vollständiges Genom kann auf einem einzigen Chip gelesen werden, erzählt Harold Swerdlow. Und da das Gerät 2 Chips besitzt, kann es parallel 2 Genome in einer Woche sequenzieren, vollautomatisch. Currently the instruments are really not diagnostic instruments. Die Automaten, sagt Harold Swerdlow, später in seinem Büro, sind nicht geeignet für den medizinischen Alltag, noch sind sie reine Forschungsinstrumente. They're very much a research grade instrument. The whole process is a research tool. It's not something you could do in a doctor's office. Nichts, was ein Arzt heutzutage in seiner Praxis einsetzen könnte. war noch keine 5 Minuten auf dem Zimmer, kam der erste Arzt und dem folgte im Abstand von 5 Minuten die zweite Ärztin und plötzlich stand ein dritter Arzt da und eine Schwester und dann ging alles ganz schnell. Jeder wollte unbedingt meine Milz tasten, das war wohl was völlig Fantastisches, mal so eine große Milz zu tasten. Also weil die war so groß, dass sie nicht mehr auf den Monitor vom Ultraschall passte. Da war auch die Gefahr, dass die Milz irgendwie zu reißen drohte. Deswegen durfte ich dann auch nur noch liegen. Und abends kam dann eine junge Ärztin rein, setzte sich hin, guckte mich an, lächelte und sagte, Herr Bauer, ich bin so froh, Ihnen das erzählen zu dürfen jetzt. Und dann dachte ich, merkte ich schon so, mir schossen direkt Tränen in die Augen. Und ich sagte, heißt das etwa, ich werde nicht sterben? Und dann dachte sie, nein, Sie werden nicht sterben. Viele Krebsgene wurden schon in den 70er und 80er Jahren entdeckt. Damals war es unvorstellbar, ganze Genome von Anfang bis Ende zu sequenzieren. Das änderte sich in den 90er Jahren. 2001 war das erste menschliche Genom entziffert, wenn auch das Genom eines Modellmenschen, zusammengesetzt aus dem Erbgut mehrerer Personen. Die großen Sequenzierzentren in den USA, in Großbritannien und China suchten dann nach neuen Möglichkeiten, ihre teuren Apparate sinnvoll einzusetzen. Sie sequenzierten Maus, Ratte, Hund, Schimpanse, Gorilla und zahlreiche Pflanzenarten wie Reis und Weizen. Andere Projekte wollten die menschliche Vielfalt erfassen und verglichen das Erbgut von Menschen aus Asien, Afrika und Europa. Die Projekte lieferten wissenschaftlich interessante Ergebnisse, der praktische Nutzwert allerdings blieb eher gering. 2005 forderte der Nobelpreisträger Harold Varmes ein weltweites Krebsgenomprojekt. Darin sollte das Erbgut vieler verschiedener Tumorproben vollständig erfasst werden. Wenig später ging es los. Michael Stratton, Direktor des Sanger Instituts, ist heute einer der Leiter des internationalen Krebsgenomkonsortiums. Das Konsortium will in der ersten Phase des Projektes mindestens 25.000 menschliche Tumore sequenzieren. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie ein Krebsgenom sequenzieren, dann brauchen Sie zum Vergleich immer auch das Erbgut einer gesunden Zelle derselben Person. Das macht 50.000 Genome. Es ist das bei weitem größte Sequenzierungsprojekt der Welt. Wir untersuchen 50 verschiedene Krebsarten und Unterarten. Und für jede Krebsart analysieren wir Tumorproben von jeweils 500 Patienten. Früher wurden Tumore danach eingeteilt, in welchem Organ sie entstanden waren. Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, Hodenkrebs. Das Krebsgenomprojekt hat schon gezeigt, dass es verschiedene Gruppen von zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt, mit jeweils typischen genetischen Veränderungen. Wenn viele Genome bekannt sind, hat das Bedeutung für die Beschreibung und die Behandlung von Tumoren. So by doing that, we will have a pretty good overview. Wenn wir das geschafft haben, haben wir einen ziemlich guten Überblick über die wichtigsten Krebsgene. So schaffen wir die Grundlage für eine neue Klassifizierung und ein neues Verständnis der Biologie von Krebs. And a new understanding of the basic biology of cancer. Immer mehr Forschungszentren in aller Welt konzentrieren sich heute auf die Sequenzierung von Krebszellen. Es sind schon ein paar hundert Krebsgenome sequenziert worden und wir sind dabei, die Daten zu analysieren. Das ist anstrengend und wirklich eine Herausforderung, denn es handelt sich um riesige Datenmengen, die sehr komplex sind. Wir stoßen dabei auf Probleme, mit denen sich bislang noch niemand beschäftigt hat. Das heißt, während wir voranschreiten, entwickeln wir erst die passenden Strategien und Analysemethoden. Für die Analyse der Genomdaten gibt es am Sanger Institute eine eigene Halle. So, I'm Phil Butcher. I'm the head of IT, head of information technology at the Wellcome Trust Sanger Institute. Phil Butcher ist der Chef der Abteilung Informationstechnologie. We're responsible for running all of the computers and all of the storage which you see here in the data center. Er ist für den Betrieb des Rechenzentrums zuständig. In 2 Meter hohen Regalen Rechnerkern an Rechnerkern, 13.000 insgesamt und Festplatte an Festplatte mit einer Speicherkapazität von insgesamt 12 Petabytes. It's several hundred normal computers. You can see from the racks here, there's rack upon rack. Das entspricht der Speicherkapazität von mehreren hundert PCs. Das Rechenzentrum ist mit den Jahren enorm gewachsen, erzählt Phil Butcher, und es wird weiter wachsen. Die Herausforderung besteht darin, die Rechner zu kühlen. Certainly, a computer and IT technology is running behind the technology for producing sequence data. Was Phil Butcher Kopfschmerzen bereitet. Die Computertechnik kann kaum noch mit den Fortschritten der Sequenziertechnik Schritt halten. Die Folge? Die Computer brauchen immer mehr Platz. Und die Computerhalle ist schon fast voll. Ziel der Genomentzifferung ist die bessere Klassifizierung von Tumoren. Außerdem wollen die Forscher neue Angriffspunkte für gezielt wirkende Medikamente finden. Vorbild ist der Wirkstoff Imatinib, also das Medikament Gleevec. Ursache für den Blutkrebs vom Typ der chronischen myeloischen Leukämie ist ein Fehler im Erbgut. Zwei Chromosomen brechen und fügen sich neu zusammen. Die Folge? Ein verändertes Gen entsteht. So, a drug was developed against das Medikament schaltet das sogenannte ABL-Gen aus. Die vereinfachte Vorstellung, ist das Gen ausgeschaltet, verschwindet der Krebs. Und in diesem speziellen Fall funktioniert das auch erstaunlich gut. Bei vielen Patienten verschwindet der Krebs tatsächlich. Und bei einem großen Teil der Patienten bleibt das auch so. Und dann hat sie mir halt erzählt, welche Form der Leukämie ich habe, dass ich diese chronische myeloische Leukämie habe, dass es da ein Medikament dagegen gibt. Dann hat sie mir erzählt, wie jetzt es weitergeht mit den Medikamenten. Ich habe zuerst Letalir bekommen, das Medikament, was erstmal die Krebszellen zerstören soll. Also quasi eine Chemotherapie auf Tablettenbasis, weil dir erstmal diese unglaubliche hohe Anzahl von Krebs-Leukämiezellen zerstören wollten. Seitdem nehme ich das Imatinib. Einmal täglich. Jeden Tag eine Tablette für 110 Euro, ja. Lebenslang, damit ich auf der sicheren Seite bin. I think if you speak to the patients, they're happy to take the... Wenn Sie mit den Patienten sprechen, dann erfahren Sie, wie glücklich Sie mit Gleevec sind. Das Medikament hat relativ wenige Nebenwirkungen. Früher hatten diese Patienten kaum eine Überlebenschance. Und heute haben die sehr gute Aussichten. Erstens ist es so, dass dieses Medikament auf den Magen schlägt. Seit ich dieses Medikament nehme, bekomme ich bei einem Gummibärchen schon Sodbrennen. Das wird aber gemindert durch säurehemmende Medikamente. Die andere Nebenwirkung, die ist etwas unangenehmer, die ist, dass einem schlecht wird. Also teilweise recht heftig. Ich habe für mich jetzt rausgefunden, das Beste ist, abends 3-4 Stunden nach dem Abendessen, kurz vorm Schlafengehen, wenn ich möglichst müde schon bin, direkt die Tablette nehmen, hinlegen. Und wenn ich dann innerhalb von einer halben Stunde einschlafe, kriege ich die Übelkeit nicht mit, weil ich dann schlafe. Wir wussten schon immer, Tumore sind hinterhältige Ungeheuer. Sie versuchen immer zurückzuschlagen. Auch eine gezielte Therapie, weiß Michael Stratton, ist keine Garantie dafür, dass eine Tumorerkrankung für immer unter Kontrolle ist. Das lässt sich an der chronischen myeloischen Leukämie zeigen. But even in this case, we do know, auch hier sehen wir die Fähigkeit eines Tumors zurückzuschlagen. Bei manchen Patienten kommt es vor, dass es einige resistente Zellen gibt, bei denen Imatinib nicht wirkt. Es reicht, wenn eine oder zwei Zellen eine bestimmte Mutation tragen. Dann kommt der Tumor zurück und wächst. Bei so einem Tumor hilft das Medikament nicht mehr. Er ist resistent. Resistant clone. Aus der Behandlung von Infektionskrankheiten haben die Mediziner gelernt, es gibt zwei Wege, um mit dem Resistenzproblem fertig zu werden. Entweder müssen die Medikamente so verändert werden, dass sie auch bei Resistenz wirken, oder es werden von vornherein mehrere unterschiedlich wirkende Stoffe eingesetzt, um einer Resistenz vorzubeugen. So I don't have... Ohne Zweifel liegt die Zukunft in Kombinationstherapien. Sie werden nach und nach die Überlebenschancen der Krebspatienten erhöhen. Dank dieser maßgeschneiderten Therapien. Stratton geht davon aus, dass Mediziner in den nächsten 10 oder 20 Jahren ein Baukastensystem entwickeln werden mit vielen verschiedenen Wirkstoffen. Damit Sie für jeden Patienten die beste Kombination zusammenstellen können, müssen Sie die genetischen Besonderheiten der Krebszellen kennen. Meiner Meinung nach wird es in 20 Jahren das Einfachste sein, bei jedem Patienten nur einen einzigen Labortest durchzuführen. Nicht viele einzelne Gentests, sondern ein vollständig entziffertes Krebsgenom. Anfangs waren Pharmafirmen skeptisch, ob sich das Konzept einer persönlichen, maßgeschneiderten Krebstherapie für sie rechnet. Die Pharmafirmen sahen keinen Sinn darin, für seltene Tumorformen Medikamente zu entwickeln. Denn herkömmliche Chemotherapie-Medikamente gibt man nur ein paar Wochen lang. Aber Pharmafirmen haben gemerkt, es lohnt sich, für seltene Tumore Wirkstoffe zu entwickeln. Sie rechnen sich, weil die Patienten sie lebenslang einnehmen müssen. Der Dank zu empfinden, in dieser Gesellschaft zu leben, wo es möglich ist, dass ich versichert bin und dass eine Versicherung es möglich macht, dass ich jeden Monat für über 3.000 Euro Medikamente nehmen kann und kein schlechtes Gewissen zu haben brauche, sondern dass das gut ist. Und trotzdem daran zu denken, dass es Menschen in anderen Ländern gibt, die wahrscheinlich die gleiche Krankheit haben und die an dieser Krankheit sterben werden, weil dieses Medikament dort nicht bezahlt werden kann. Sie hörten Katastrophe im Erbgut. Wie Genforschung hilft, Krebs besser zu verstehen und zu behandeln. Von Michael Lange und Martin Winkelheide. Wenn ich irgendwann mit 80 wie ein Arzt mir es mal prophezeit hat, sagte er, Sie werden wahrscheinlich mit dieser Krankheit irgendwann im hohen Alter sterben und nicht an dieser Krankheit. Das wäre der größte Wunsch, das zu erleben und natürlich auch irgendwann doch Enkelkinder zu erleben. Das sind so die größten Wünsche, die ich noch habe. Ansonsten ist da nicht viel. Es sprachen Walter Gontermann, Lars Schmidtke, Michael Frieske und Susanne Stangl. Produktion Heiner Rennebaum, Redaktion Gerd Pasch.